Übung 2a. Sie hören 5 Sprachen. Nummerieren Sie. Also, ich bin Hans Winkler. Ich komme aus Deutschland, aus der wunderschönen Stadt Rostock, die an der Ostsee liegt. Eine sehr wunderschöne Stadt, in der es viele Sehenswürdigkeiten zu beschauen gibt. Darum lade ich alle herzlich ein, mich einmal zu besuchen. Ich würde mich sehr freuen, euch in dieser Stadt einmal begrüßen zu dürfen und sie euch zeigen zu können.